unverändert. Es sieht aus wie überall. Die ganze Gegend liegt nicht auf meinen Wegen. Ich komme her selten, selten hier vorbei. There's a place around the corner where your dead friends live. Wünsch ich hier spazieren oder denken nach? Fahren Schwanz mit Bus und U-Bahn? Oder stehen einfach da und denken nach? Wir sind alles die, die nicht mehr warten konnten. Haben hier nichts anderes zu tun. Besonders dich bleibt lange Weile. There's a place around the corner where your dead friends live. There's a place around the corner where your dead friends live. There's a place around the corner where your dead friends live. Your dead friends live. Originally, the time for our show was planned for 3 a.m. Because I'm almost 50 years old, I said, that's not possible. So they changed it to midnight. You will be 50 years old one day too. And you don't want to be on stage at 3 a.m.